Hetze ja, Brüste nein. Auf diese zugegeben ziemlich plakative Kurzfassung lässt sich die Kritik an Facebook bringen, die ich im Moment bei Freunden und Kollegen in Deutschland immer wieder höre. Und dann kommt die Frage, wie gehen die eigentlich in den USA mit sowas um? Die Antwort, gar nicht so viel anders als in Deutschland. Und das ist vielleicht im Moment Facebooks großes Problem. Die Firma sitzt im Silicon Valley und versteht sich selbst als Plattform, als Mittel, mit dem sich Nutzer verbinden und austauschen. Und als amerikanische Firma hat Facebook auch ein paar typisch amerikanische Werte verinnerlicht. Zum Beispiel eine für europäische Verhältnisse fast schon lächerliche Prüderie, wenn es um nackte Haut geht. Berühmt-berüchtigt wurde der Fall von Anna Castillo. Als die junge Mutter im Jahr 2010 eine Brustkrebserkrankung überlebt hatte, postete sie stolz ein Foto von sich auf Facebook, mit nacktem Oberkörper, der aber breitflächig von einem pinkfarbenen Banner verdeckt war. Darauf die Aufschrift Hope, Hoffnung. Pink steht in den USA für das Thema Brustkrebs wie die rote Schleife für AIDS. Facebook nannte das Foto unangemessen und anstößig und forderte Castillo auf, es zu löschen. Sie habe doch nur die Botschaft verbreiten wollen, dass man Brustkrebs überleben und als Überlebende schön aussehen könne, sagte Castillo im Interview mit dem Fernsehsender ABC. Dass Facebook diese Botschaft angreife, sei falsch. Als Castillo das Foto dann nochmals einstellte, hörte sie nichts mehr von Facebook. Prüderie ist der eine prägende Faktor für Facebook, Meinungsfreiheit der andere. Und zwar die für deutsche Verhältnisse sehr extreme Form, wie sie der erste Zusatz der amerikanischen Verfassung festschreibt. Beispiel Anthony Alonis. Als seine Frau ihn verließ, fing er an, auf Facebook darüber zu fantasieren, wie es wäre, sie zu töten. There's one way to love you, but 1000 ways to kill you. And I'm not gonna rest until your body is a mess, soaked in blood. And dying from all the little cuts. Seine Frau klagte, Alonis wurde zu 44 Monaten Haft verurteilt, ging in Berufung und der Supreme Court, das oberste Bundesgericht, hob das Urteil auf. Das zeigt, was man in den USA alles sagen oder schreiben kann, ohne belangt zu werden. Außerdem spannend, Facebook, wo Alonis seine Texte ja veröffentlichte, wurde nicht in die Verantwortung genommen. Das klingt für deutsche Ohren erstmal schockierend, aber nur mal als Vergleich. Auch in Deutschland würde ja niemand die Telekom dafür verantwortlich machen, wenn zum Beispiel ein Erpresser seine Forderungen per Anruf stellt. Hinzu kommt, dass Facebook als global agierendes Unternehmen weltweit häufig mit Ländern zu tun hat, die die Meinungsfreiheit extrem einschränken. Thailand verbietet kritische Aussagen über den König. Die Türkei geht gesetzlich gegen Kritik an Atatürk vor. Und in Russland sind Statements verboten, die als, so wörtlich, homosexuelle Propaganda eingestuft werden. Das erklärt vielleicht die Haltung, die Firmengründer Mark Zuckerberg bei einer Fragestunde mit Nutzern im Januar formuliert.